außer Kontrolle. Radio Glasnost. Jeden letzten Montag im Monat. Von 21 bis 22 Uhr. Auf UKW 103,4 MHz. Radio Glasnost. Außer Kontrolle. Ja, und sobald der Redakteur das Band aufgewickelt hat, können wir auch anfangen. Nun, es ist soweit. Der Start der sowjetischen Raumfähre Baran Schneegestöber hat wunderbar geklappt. Sie kreist irgendwo auf ihrer Umlaufbahn. Hingegen musste das Unternehmen Sputnik kurz nach dem Start abgebrochen werden. Sputnik, der Weggefährte, darf seit neuestem nicht mehr in der DDR erscheinen. Kaum war das Postvertriebsverbot in der Hauptstadt ausgesprochen, tönte aus Düsseldorf am Rhein die Begründung. Für die UZ, Organ der DKP, war klar, dass die Zeitschrift Sputnik keinen Beitrag bringt, der der Festigung der deutsch-sowjetischen Freundschaft dient. Diese Einmischung aus Deutschland-West wurde in der Hauptstadt prompt positiv aufgenommen und im neuen Deutschland nachgedruckt. Deutsche Dogmatiker in Ost und West fühlten sich durch Beiträge über die Geschichte angegriffen und zeigten Flagge gegenüber dem Land, von dem sie früher das Siegen lernten. Doch wie ein ukrainisches Sprichwort sagt, wenn die Fahne flattert, sitzt der Verstand in der Trompete. Guten Abend zu Radio Glasnost, am Mikrofon Ilona Marenbach. Und die Themen in Stichworten: der Fall Karl von Ossietzky-Schule in Berlin-Pankow und Punks, speziell Punks in Dresden. In der letzten Sendung von Radio Glasnost waren sie bereits Schwerpunktthema. Die Vorgänger an der Karl-von-Ossietzky-Schule in Berlin-Pankow. Probleme hat zwar auch die Westberliner Karl-von-Ossietzky-Schule, aber die sind eher asbesthaltig und um die geht es jetzt nicht. Es geht eben um die gleichnamige Oberschule in Pankow. 4 Schüler sind rausgeschmissen worden, relegiert im Fach Deutsch, 2 wurden an andere Schulen versetzt und weitere 2 erhielten einen Verweis. Ihr Vergehen? Sie hatten mit knapp 30 anderen einen Artikel unterschrieben, in dem der Sinn der Militärparade zum 39. Jahrestag der DDR hinterfragt wurde. Der Artikel hing tagelang an der schuleigenen Wandzeitung, bis er den Unmut der FDJ und der Schulleitung hervorrief. Diese intervenierte heftig, mit der Konsequenz, dass alle bis auf die 8 ihre Unterschrift zurückzogen. Die wurden dann als warnendes Beispiel sozusagen für die anderen bestraft. Die Bemühungen der Eltern, die Schulstrafen zurückzunehmen, blieben erfolglos, doch ganz unter den Teppich kehren konnten die Beteiligten den Fall nicht. Das harte Vorgehen der Schulleitung erregte nämlich öffentliches Aufsehen. Die Evangelische Kirche von Berlin-Brandenburg schaltete sich ein, Konsistorialpräsident Stolpe versuchte in Gesprächen die staatliche Seite zum Einlenken zu bewegen, stieß jedoch bei den Verhandlungen auf Schwierigkeiten, wie schon seit 10 Jahren nicht mehr. Am 20. November erzählte er davon anlässlich eines Informationsabends in der Erlöserkirche. 200 Neugierige hörten ihm zu. Sie wissen, es gibt 8 Jugendliche, die betroffen sind und die dazugehörigen Eltern, Großeltern, Angehörige, aber es gibt ja viel, viel mehr Betroffene, wie wir an der zahlreichen Versammlung heute sehen und wie wir aus einer Fülle von Fragen und Anstößen aus unseren Gemeinden wissen. Die Betroffenheit kommt keineswegs nur aus Gruppen, die für gesellschaftliche Prozesse besonders wach sind und dann auch gelegentlich als etwas auffällig empfunden werden, sondern diese Betroffenheit geht bis tief in die Kerngemeinden hinein, auch bis in Gruppierungen, die sonst aus ihrer evangelikal-pietistischen Position heraus sich zurückhalten in politischen Fragen. Auch sie sind beunruhigt. Viele fühlen sich erinnert an Zeiten, die über 30 Jahre zurückliegen, weil sie meinen, hier sind unverhältnismäßig harte Entscheidungen getroffen worden. Sie können mir persönlich glauben, ich bin jetzt fast auf den Tag genau 27 Jahre beauftragt, für die Kirche Verhandlungen mit Staatsorganen zu führen. Das sind, wenn man das umrechnet, 9 mal 1001 Tag an Erfahrungen, an guten und an bösen Geschichten, die man da macht. Ich habe ganz selten, ich glaube in den letzten 10 Jahren überhaupt nicht, eine Situation angetroffen, die mir so viel Rätsel aufgegeben hat und in der ich so viel Härte gespürt habe, wie jetzt hier in diesen eigentlich doch zunächst mal ganz harmlosen Vorgängen. Vergleichbares, Schulstrafen, Auseinandersetzung mit der Volksbildung in Einzelfällen haben wir in all den Jahren immer wieder gehabt. Und immer wieder auch hat es Möglichkeiten gegeben, da zu einer Verständigung zu kommen. Jetzt hier in dieser Sache bis zur Stunde keine Entscheidung, die zufriedenstellt. Wir haben uns überlegt, woher kann das eigentlich kommen? Was ist da los, dass hier eine solche Verhärtung erfolgt? Und lassen Sie mich in ein paar Sätzen Sie teilhaben an unseren Überlegungen und an unserer Einschätzung zu der Situation. Es sind ein paar Verquickungen, die hier offenbar eine Rolle spielen. Es fängt damit an, dass diese Schulstrafen, diese Relegierungen, insbesondere dann auch der 4 Schüler, offenbar in einem Zusammenhang gesehen werden mit den Grundanfragen, die von kirchlicher Seite seit Jahren an das Bildungswesen gestellt werden. Und nun haben wir eine sehr belastende Situation eigentlich erlebt in den Gesprächen, dass wir das Gefühl haben, diejenigen, die hier bestraft worden sind, sind so ein bisschen das Opfer einer Position auf der anderen Seite. Und dass wir erleben, dass die Volksbildung von ihrer Sicht her das Gefühl hat, wir benutzten, Kirche benutzte diese Schulstrafen und diese ungewöhnlich harten Entscheidungen, die korrigiert werden müssen, um jetzt Druck auszuüben. Das ist eine unerfreuliche und auch ein bisschen deprimierende Erfahrung, die dabei gemacht worden ist. Wir werden bei unserer Position bleiben müssen, dass es uns als evangelischer Kirche nicht darum geht, staatliches Schulmonopol zu brechen, dass wir aber uns verpflichtet wissen gegenüber Schülern und Eltern, ihre Belange, die sie mit Recht artikulieren möchten, gegenüber dem Bildungswesen weiterzutragen. Davon können wir nicht abrücken. Für die Einzelnen, für diese 8 Betroffenen, insbesondere für die 4, bei denen eine humane Entscheidung noch aussteht, wirkt sich dies belastend aus. Und wir haben einen zweiten Zusammenhang feststellen müssen, der auch nicht viel froher macht, wenn es darum geht, Menschen zu helfen, Menschen eine verbindliche Perspektive bald sagen zu können, was eigentlich eine Mindesterwartung ist, die man hier aussprechen müsste. Wir haben feststellen müssen, dass offenbar sozusagen die große Weltlage hineinreicht bis in die Pankower Oberschule und bis in unsere Sorgen. Wir haben feststellen müssen, dass die Situationsbeurteilung, die im Augenblick besteht, hier eine ganz entscheidende Rolle spielt. Lassen Sie das in wenigen Sätzen skizzieren. Uns ist allen deutlich, dass im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte entscheidende Veränderungen weltweit vor sich gegangen sind. Die eine entscheidende Veränderung ist die Einsicht, dass die existenziellen Herausforderungen, die gegenüber allen Menschen bestehen, Gerechtigkeit, Frieden, Umwelt, ein neues Herangehen an bisherige Verhaltensweisen, ein Umdenken erforderlich machen. Man kann nicht in den bisherigen Strukturen, Denk- und Handlungskategorien die Zukunft bewältigen. Das ist Faktum. Das sind nicht Sprüche, die geklopft werden von irgendwelchen Illusionisten. Das ist ein Faktum, mit dem man sich zurechtfinden muss. Und das Zweite, was wir in der Kirche oft unterschätzen, sind die Auswirkungen der technologischen Revolution, die in diesen letzten Jahrzehnten stattgefunden hat. Stichworte Hightech, EDV und was da eine Rolle spielt. Schlüsseltechnologie, übersetzen wir das. Wir stehen in einer Veränderung der Produktivkräfte, wie sie wahrscheinlich in dem Ausmaß noch nicht mal die Dampfmaschine gebracht hat. Dies sind Fakten. Und nun kommt ein großer Prophet und macht darauf aufmerksam und spricht das an und sagt, wir müssen schnell ändern. Und der heißt Michail Sergejewitsch Gorbatschow. Und der beunruhigt auch mit seinen Schnellforderungen die politischen Kräfte hier in diesem Lande. Man muss nur nicht denken, und das kann ich aus einer Vielzahl von Gesprächen bestätigen, man muss nur nicht denken, dass die Führung sich über diese großen weltweiten Entwicklungen nicht im Klaren sei hier. Die sind sich da nach meinem Eindruck seit einigen Jahren darüber im Klaren, was sich da verändert. Und sie haben das in der Außenpolitik ja auch deutlich gemacht, aber sie hatten sich entschlossen, innenpolitisch sehr behutsam, sehr vorsichtig voranzugehen. Und sind vor allem seit Anfang dieses Jahres erheblich beunruhigt. Was heißt das alles für uns? Erreicht haben wir trotz intensiver Bemühungen bisher nichts, denn die Aussage, die wir gehört haben, ab Mai können neue Anträge gestellt werden, ab Mai wird wohlwollend geprüft, wie es mit den Relegierten weitergeht, halten wir für keine befriedigende Entscheidung. Wir halten sie für eine Verlängerung der unverständlichen harten Linie, die bereits getroffen wurde. Damit wird man sich nicht zufrieden geben können. Was tun? Vielleicht sind auch gerade gezielte Einzelschritte wichtig, auch von solchen Leuten, die Gesprächskontakte haben, also Pfarrern, kirchlichen Mitarbeitern, Gemeindeglieder, die Gesprächskontakte in ihren Betrieben und in staatlichen Verwaltungen und sonst wo haben, dass sie sagen, dies ist eigentlich nicht erträglich, was hier geschehen ist. Da müssen wir erwarten, dass es zu Veränderungen kommt. Konsistorialpräsident Manfred Stolpe zu den Vorgängen an der Karl von Ossietzky Schule. Thank you. Manfred Stoiber hat es selbst erfahren müssen. In Sachen Karl von Ossietzky-Schule zeigte sich die staatliche Seite als unnachgiebig. Sie verwahrt sich gegen die vermeintliche kirchliche Einmischung in das staatliche Erziehungsmonopol. Dass es der Kirche weniger darum geht, als vielmehr um das konkrete Schicksal der vier Schüler, verdeutlichte auf der gleichen Veranstaltung Superintendent Krusche. Mittlerweile hört man ja anderes von ihm, aber wir halten uns erstmal an die Chronologie. Gleichgültigkeit ermöglichte den Holocaust. Unentschiedenheit auch in den Kirchen verhinderte, dass dem Rat in die Speichen gegriffen wurde. So nahm alles seinen Lauf. Und wenn wir etwas in der hinter uns liegenden Friedensdekade gelernt haben, dann dies. Die Gleichgültigkeit ist auch allemal der Gegensatz zu Frieden und Versöhnung. Unentschiedenheit macht uns mitschuldig, wenn Unheil droht. Und deshalb, meine lieben Freunde, können wir jetzt nicht so tun, als ginge es uns nichts an, wenn an einer bislang als fortschrittlich bekannten erweiterten Oberschule in sektiererischer Enge Schüler gemaßregelt wurden, nur weil sie offen und rückhaltlos und auch ungeschützt, wie das nur Jugendliche können, Ängste und Befürchtungen ausgesprochen haben. Demgegenüber wäre Gleichgültigkeit, laue Unentschiedenheit eine Form des Ungehorsams. Und deshalb können wir nun, da der Fall einmal hochgespielt wurde, nicht darüber hinweg zur Tagesordnung übergehen. Ihr könnt mir glauben, ich wäre auch froh, wenn ich heute Abend hier nicht stehen müsste. Und ich hoffe zuversichtlich, dass wir aus dem gleichen Grunde nicht noch einmal zusammenkommen müssen. Es geht nicht anders. Haben wir uns einmal entschieden für Christus, dann können wir nicht wegsehen, wenn Menschen Leid geschieht. Also nicht aus politischen Motiven im engeren Sinne erwächst diese Einmischung in die Politik, wenn man es denn so nennen will. Schulfragen sind politische Fragen. Sie gehen die Polis, das Gemeinwesen, an. Also nicht aus sogenannten politischen Motiven kommt der Einspruch, so als wäre die Kirche in der DDR der Hort der Opposition oder gar die fünfte Kolonne des Westens. Nein, entschieden für Christus heißt folgerichtig entschieden für den Menschen, und das heißt vor allem für den, der keinen Anwalt hat, für alle, die in die Ecke gestellt werden, die im Dunkeln wohnen und die, nach Bertolt Brecht, man nicht sieht. Wir können nicht nach außen Sicherheitspartnerschaft fordern zwischen den Machtblöcken, wenn im Innern, da spreche ich im Bilde, Eisblöcke aufeinander prallen. Dann am Sonntag fand in Ost-Berlin wiederum Informationsabende zum Schülerrausschmiss statt. Im Gemeindesaal der Erziehungsgemeinde verlasen vor etwa 200 Gästen betroffene Schüler ihre Gedächtnisprotokolle. Wir beschränken uns jetzt allerdings auf einen kurzen Ausschnitt eines Protokolls. Der Polenartikel, den ich mitgeschrieben habe, regt am Speakers Corner eine lebhafte Diskussion an. In den Pausen streiten viele Schüler über Sinn und Unsinn der Streiks in Polen. Einige Tage später hängt am Speakers Corner ein polemischer Artikel gegen die Militärparade. In der Pause unterschreibe ich, wie viele andere. Am folgenden Mittwoch hänge ich ein Gedicht an den Speakers Corner, das den Aspekt des leider auch bei uns vorhandenen Waffenfetischismus in die Diskussion um die Militärparade bringt. Es ist kein Angriff gegen die Armee als Institution, sondern eine Kritik überalterter, schlimmer Denk- und Handlungsweisen. Nach einer Stunde ist das Gedicht abgenommen. Am Donnerstag werden vier andere Schüler und ich aus dem Unterricht geholt und einzeln regelrecht verhört. Herr Forner, der Schuldirektor, fragt mich, warum ich in letzter Zeit so viel Meinungen geäußert hätte. Ich sage, das sei eher zufällig, nicht beabsichtigt oder gar geplant. Daraufhin werde ich von einer Frau, die gleich neben mir sitzt, über meine Anschauung ausgefragt. Die Antworten werden nicht gewertet, sondern nur mitgeschrieben. An einem Gespräch ist hier niemand interessiert. Man wartet anscheinend darauf, dass ich mich selbst entlarve. Die Frau sagt, Sie sind für Veränderungen in unserem Land? Ich bin für Reformen, zum Beispiel in unserer Presse. Und die Frau weiter, inwiefern? Sagen Sie mir ein konkretes Beispiel. Die Berichterstattung über die BRD. Viele Leute schlagen die junge Welt auf, lesen nur Arbeitslosenzahlen und Drogentodesfälle. Dann kommt ein Bekannter oder Verwandter und schenkt ihnen einen Kassettenrekorder, weil solche Sachen drüben nun mal billiger sind. Sicher ist es unsere Pflicht, die unmenschlichen Seiten dieser Gesellschaft zu zeigen, doch wird unsere Presse unglaubwürdig, stellt sie den Bundesbürger als Arbeitslosen dar. Wenn die Presse unglaubwürdig wird, schadet sie. In dieser Art setzt sie das Gespräch über 40 Minuten fort, man springt von einem Punkt zum anderen. Zum Schluss sagt der Direktor, Ihre Meinung verträgt sich nicht mit den Aufnahmebedingungen zum Abitur. Dort ist verlangt, dass Sie fest zu Ihrem Staat stehen und ihn nicht angreifen. Falls Sie Ihre Meinung nicht ändern sollten, müssen wir uns von Ihnen trennen. Ich will sprechen, doch der Direktor weist mir die Tür. Ja, soweit der Ausschnitt aus dem Gedächtnisprotokoll eines Schülers. Gleichzeitig, also gestern Abend, hatten sich fast 1000 Besucher zu einem Fürbitt-Gottesdienst in der Gethsemane-Kirche am Prenzlauer Berg eingefunden. Der in dieser Gemeinde aktive Friedenskreis hatte eine Bestandsaufnahme der Situation im Bildungs- und Erziehungswesen der DDR vorbereitet. Die Basisgruppen empfinden das Verhalten der Kirchenleitung in Sachen Schulverweis als Hinhaltetaktik. Es wird vermutet, dass die Kirchenleitung nicht mehr an die Rücknahme der Schulstrafen glaubt und die 4 Rausgeschmissenen aufgegeben hat. Indizien dafür? In der Treptower Bekenntnisgemeinde wurde ein ebenfalls für gestern geplanter Informationsabend abgesetzt. Staatliche Organe hatten auf die Mitglieder des Gemeindekirchenrates Druck ausgeübt. In einem Rundbrief an verschiedene Gemeindepfarrer hat der Generalsuperintendent Krusche, da ist er wieder, zur Beruhigung der Lage aufgerufen, damit die Verhandlungen mit dem staatlichen Gegenüber nicht gefährdet würden. Außerdem empfahl er, kirchliche Räume nicht mehr für solche Infoabende zur Verfügung zu stellen. Bei den Infoveranstaltungen gestern Abend sah sich die Kirchenleitung dann der Kritik der Basisgruppen ausgesetzt. Krusches quasi Distanzierung wurde nicht so einfach geschluckt. Die Basisgruppen lassen sich nicht zum Schweigen zwingen. Bereits am 20. November hatten sie in einem Aufruf in der Erlöserkirche eine grundsätzliche Reform in der Volksbildung der DDR verlangt. Da die Vorgänge an der EOS-Qual von Ossietzky nur ein Beispiel sind, ist es an der Zeit, sich mit der generellen Situation unseres Erziehungs- und Bildungswesens auseinanderzusetzen. Es gibt folgende Themenvorschläge, die sich ergänzen und über den Anlass hinaus diskutieren lassen. Um die Erziehung zu selbstständig denkenden und handelnden Menschen zu gewährleisten, die fähig und bereit sind, das Leben der Gemeinschaft zu gestalten, ist es notwendig, die Inhalte aller Bildungspläne neu zu erarbeiten. Entsprechend dieser allgemeinen emanzipatorischen Ansprüche sind die Lehr- und Erziehungsmethoden so zu gestalten, dass Initiativen und Kreativität aller möglich werden. Die Demokratisierung der Erziehungs- und Bildungseinrichtungen ist zu gewährleisten durch die Wählbarkeit von Direktoren und Lehrern, durch das Mitbestimmungsrecht von Schüler- und Studentenräten. Eine höhere Qualifikation und Kompetenz der Lehrer ist notwendig. Die Reform des Bildungssystems muss sich von der Vorschulerziehung bis zur Hochschulausbildung erstrecken. Da die Reform auf der Basis einer breiten Diskussion aller gesellschaftlichen Gruppen und unter Mitsprache von Schülern, Studenten, Eltern, Mitarbeitern des Bildungs- und Sozialwesens vorbereitet werden muss, kann der Aktionstag der Beginn eines solchen notwendigen Prozesses sein. Frau im Gold gepumpt, dein Hut ist sehr erstaunt und wünscht sich fort von diesem Mord. Punk aus der DDR. Zu den deutsch-deutschen Gemeinsamkeiten gehört zweifelsohne die Abneigung der Ordnungsbehörden gegenüber Punks. Ob nun am Kotti in Kreuzberg oder auf dem Alexanderplatz in Ost-Berlin, ob in Hannover oder Dresden, überall stoßen Punks bestenfalls auf eine, sagen wir mal eher, angewiderte Duldung. Die Ordnungskräfte wissen sich dabei einig mit des Volkes Stimme, sind doch Punks der Inbegriff all dessen, wovor uns unsere Eltern immer gewarnt haben. Und so wundert es eigentlich wenig, dass, seit es Punks gibt, es auch immer Versuche gab, sie zumindest aus der Öffentlichkeit zu verdrängen. So zuletzt in Dresden. Dort erklärten die Ordnungsbehörden gleich die ganze Innenstadt zur punkfreien Zone. Zu den Auswirkungen dieses seit einem halben Jahr geltenden Verbots erhielten wir das folgende Interview mit zwei der betroffenen Punks. Wie sehen diese Repressionen gegen euch im Einzelnen aus? Es gibt ziemlich viele Probleme bei uns. Besonders eigentlich in Dresden. Ich meine, es ist nirgendwo. Ich bin aus wie rumgereist, habe aus wie Leute kennengelernt, aber es ist ja in keiner Stadt echt so wie hier in Dresden. Nirgendwo in einer Bezirksstadt zum Beispiel ein Rummelverbot gibt oder Bahnhofsverbot. Oder allgemein, ich meine, in Dresden eine große Boulevarde, eine Prager Straße, dass wir eben Verbot haben, da uns darauf zu bewegen. Ich meine, das ist nicht mehr normal, ja. Du wirst angekreidet wegen dem unästhetischen Aussehen. Du bekommst dafür eine Ordnungsstrafe und des Weiteren gibt es auch so einzelne Repressionen, dass eben dir die Lederjacke eingezogen wird. Du hast eben was draufstehen und damit ist die weg. Des Weiteren, weil du jetzt gesagt hast, du willst es konkret wissen, wenn wir zum Beispiel Bausperner Fehde, da haben wir Geburtstag gefeiert bei meinem Freund in der Wohnung und da haben eben die Leute aus der Straße sind darauf aufmerksam geworden, das war nachmittags im Sommer, 18 Uhr, dass wir laute Musik haben. Und 18 Uhr ist noch keine Zeit, wo man eine frühe Störung irgendwie zu achten hat, wo man die zu unterbinden hat. 18 Uhr, das ist kurz nach dem Nachmittag. Da kamen drei Polizistenwagen, drei Tonys an und warteten unten auf der Straße, stellten sich provokativ hin. Wir haben natürlich sofort die Musik heiser gemacht, weil wir nicht drauf aus waren, mit denen Ärger zu kriegen. Trotzdem kam die nach einer halben Stunde, nachdem die Musik ruhig war, so gegen 18.30 Uhr, hoch, haben geklingelt. Und als die Tür aufgemacht wurde, sind sie reingestürmt und haben uns aus der Wohnung rausgeprügelt. Wie ist das mit diesen Prügeleien gewesen? Seid ihr gleich direkt mit Gummiknüppeln angegangen worden oder seid ihr aufgefordert, die Wohnung zu räumen? Ja, es war so, es wurde geklingelt, die Tür wurde aufgemacht und daraufhin haben die Polizisten die Tür aufgetreten mit Fußtritten und haben uns aufgefordert, Ausweis zu holen und so, was ja das Übliche ist, dass die Ausweise kontrolliert werden. Uns aufgefordert, die Wohnung zu verlassen, allerdings eben auch zum Teil handgreiflich. Sie haben uns, muss ich ehrlich sagen, nicht gleich traktiert mit irgendwelchen Schlägen, dass sie blindlings auf uns losgeschlagen haben, sondern sie haben uns zum Beispiel aus der Küche rausgezerrt, wo welche am Kochtopf standen. Ist sowas möglich, die haben gerade das Abendbrot zubereitet. Ja, da wurden wir alle aufgefordert, die Feier zu verlassen und nach Hause zu gehen. Obwohl, es war keine rechtliche Grundlage vorhanden und der Wohnungsbesitzer war auch dagegen, weil wir ja seine Gäste waren. Er war nicht damit einverstanden, aber er konnte nicht mehr seine Meinung sagen. Ein einziger von uns, der wurde allerdings drinnen zusammengeschlagen im Korridor, als wir alle draußen standen. Er hat dem Polizisten einen kleinen Anlass gegeben, indem er sagte, also ich habe vor euch keine Angst, ihr kennt mich mal und so weiter. Aber nicht handgreiflich geworden ist und daraufhin haben sie ihn dann vermöbelt und abgeführt. Vor 4 Wochen hat er in U-Haft gesessen und ohne dass dann irgendwas war, ohne irgendeine Androhung von der Verhandlung oder so, ist er dann wieder rausgesetzt worden auf freien Fuß. Und wie läuft das jetzt bei euch, wenn ihr euch in der Stadt bewegt? Direkt ab. Naja, da kommt dann eben eine Streife, du begegnest jetzt eine Streife, die halten dich an, verlangen Ausweis von dir, schreiben sich das auf, danach geben sie den Ausweis wieder. Ja, und dann entweder du wirst informiert, gegen dich läuft ein Ordnungsstrafverfahren, oder du wirst nicht informiert darüber. Du bekommst dann plötzlich einen Brief. Ich meine, es ist halt nicht so schon vorgekommen, dass ich gesagt habe. Und wenn du dann gefragt hast, warum, dann sagen sie dir eben wegen unästhetischem Aussehen und oder ganz einfach nur wegen irgendwelchen Verhalten, was du ja nicht getan hast, ja. Wegen irgendwelchen, wie soll ich denn sagen, Ruhestunden, Lärm, was du nie gemacht hast. Ich meine, ich bin zum Beispiel selber über die Prager Straße gelaufen und bin dann drüben auf der anderen Seite wieder rausgekommen. Und da bin ich auch von der Streife angehalten worden Die haben mich davon also absolut nicht informiert. Die haben mich mitgenommen in das Revier an der Prager Straße und haben dann da die Söldigung, muss eine Belehrung unterschreiben über dieses, also, dass ich die Prager Straße nicht mehr zu betreten habe. Und kurz Zeit später darauf bekam ich dann einen Brief mit einem Ordnungsstrafverfahren, in dem ich ein unanständiges Verhalten auf dieser Straße gezeigt hätte, also so ein unästhetisches Aussehen hätte. Wie üblich dann eben draufsteht, die Art und der Grad ihrer Schuld erfordern diese Ordnungsstrafmaßnahme. Und wie ist die Höhe dieser Ordnungsstrafen bis jetzt? Also das beläuft sich zwischen 200 bis 450 Mark. Ich meine, ich selber habe jetzt auch schon zwei Ordnungsstrafverfahren von 200 und 300 Mark insgesamt. Das sind insgesamt 500 Mark. Ich weiß selber nicht, wovon ich das jetzt zahlen soll, aber... Ich habe von einem Typ gehört, bei dem wäre das mit diesem Innenstadtverbot, was du vorhin gesagt hast, ganz extrem ausgefallen. Kannst du mir dazu was erzählen? Ja, ich kenne ihn selber und... Also das war so, er wollte früh zum Arzt fahren und mit der Straßenbahn durch die Innenstadt. Und dann davon kam Bulle da an und ist aus in die Straßenbahn drin und hat ihm bloß gesagt, das Innenstadtverbot streckt sich auch auf die öffentlichen Verkehrsmittel aus und ob er nicht zum Arzt außenrum um Dresden fahren könnte. Nee, ich würde nur hinzufügen, ja, das ist mit diesen Verboten. Was wir überhaupt so kriegen, ja, was wir nicht betreten dürfen, dass sich das auf so öffentliche Gebiete vor allem beschränkt, erstreckt. Und dass eben das darauf ausläuft, dass wir uns nirgendwo sehen lassen dürfen. Ja, zum Beispiel gibt es hier Striezelmarktverbot und Rummelverbot und Bahnhofverbot oder Paarer Straße, was eben Zentrum ist hier so von uns, wo wir, dass wir gar nicht betreten dürfen, dass uns eben niemand sieht, so, ja, dass wir eben unser Dasein überhaupt unterdrückt wird. Und ich meine, da brauchst du gar nichts machen, da bist du halt bloß dort und schon und buff und Ordnungsstrafe, ja, und dann auch doppelt bestraft werden. Also kriegst immer von dem, der für das Gebiet zuständig ist und dann vom Ministerium des Innern überhaupt eine Ordnungsstrafe dafür zugezogen. Und das, also überhaupt das gesellschaftliche Leben, das ist dann für irgendwelche, die da so auf Pang und so, wird total unterdrückt, ja, also wenn zum Beispiel einer ganz normal seine Lehre nachgeht, da wird eben erklärt, also jetzt ist aus hier und nichts mit Lehre und auch wegen unseren Klamotten, dass eben auch Bullen kommen und sagen, hier, deine Jacke ist jetzt eingezogen und ohne Quittung, ja, ist einfach weg und dann noch Drohung, wenn du danach fragst, da geht es noch viel schlechter, ja. Was würdet ihr euch hier in Dresden als Gegenpol zu diesen ganzen staatlichen Repressionen wünschen? Ja, wünschen tun wir uns viel, mit der Realität wird das doch nicht übereinstimmen. Ich wünsche mir, dass die Leute toleranter sind. Das ist zwar abgedroschen, aber die sollen hier nur aufs Äußere gucken, die sollen vielleicht auch mal in Erfahrung bringen, was wir überhaupt erreichen oder was unsere Lebensideale sind. Und wir sind immer anders und wir wollen unser eigenes Leben führen und wir wollen da in Ruhe gelassen werden. Und wir wollen deswegen nicht diskriminiert werden. Die ganzen Bürger, die lassen ihren Frust auf uns ab, weil sie mit ihrem eigenen Leben nicht zufrieden sind. Und da wissen sie nur, dass wir so und so von behördlichen Seite und von staatlicher Seite die Letzten sind. Und da haken die braven Bürger dann auch noch nach, indem sie uns leider nicht unterstützen oder keine Sympathie für uns hegen, sondern im Gegenteil, genau wie die Behörden, auch gegen uns auftreten. Und uns auch diskriminieren. Das sind nicht immer bloß die Behörden, das sind leider auch die Bürger unter uns. Und von denen würde ich mir wünschen, dass sie doch mehr Toleranz üben würden. We'll be right back. null Bock auf nichts. Radio Glasnost ist ja manchmal immer eine prima Punk-Sendung. Wo gibt's das schon? Ausgrenzung von Punks in Dresden, Schulausschluss in Berlin. Die beiden Themen unserer heutigen Sendung sind auch Gegenstand einer Erklärung, die uns aus Leipzig erreichte. Der Initiative zur gesellschaftlichen Erneuerung der DDR war der 50. Jahrestag der Reichspogromnacht Anlass, sich grundsätzliche Gedanken über den Umgang mit Andersdenkenden zu machen. Die Pogromnacht vor 50 Jahren mahnt uns. Die Menschen in Deutschland waren 1938 durch 5 Jahre faschistischer Diktatur und Ideologie im Denken und Fühlen geprägt und deformiert. Hass und Gewalt gegenüber Andersdenkenden fanden in den Köpfen der Menschen damals ihre Legitimation. Die Angst vor dem totalitären Staatsgefüge und das Misstrauen zu seinen Mitmenschen breiteten sich in der Gesellschaft aus. Unter dem ständigen Einfluss des faschistischen Massenkultes wurden Kritik und Aufbegehren bis ins eigene Denken selbst zensiert. Die Menschen zogen sich in die Privatsphäre zurück. Sie vollzogen eine innere Immigration oder mussten emigrieren. Wissen und Ahnung um Rassenverfolgung und Gewalt gegen Andersdenkende brachte nur wenige Menschen zum Handeln. Wir erfahren durch Aufarbeitung der Zeit des Stalinismus aus den Zeitungen der Sowjetunion, wie Andersdenkende unter dem Deckmantel der marxistisch-leninistischen Ideologie verfolgt und ermordet wurden. Wir erleben in unserem Land, wie Menschen mit konstruktiv-kritischen Meinungen kriminalisiert und als Staatsfeinde verfolgt werden. Wir erleben Ausgrenzung und Diskriminierung. Wie lange werden wir als mündige Bürgerinnen des ersten sozialistischen Staates auf deutschem Boden noch zusehen, wenn Skinheads und einige Fußballfans neonazistische Parolen schreien? Wenn verfassungswidrige Ausländerfeindlichkeit gerade auch gegen das leidgeprüfte polnische Volk um sich greift? Wenn ein Vertreter der Kreisleitung der FDJ an der Karl-von-Ossietzky-Schule in Berlin im Zusammenhang mit den Relegierungen und Schulstrafen gegen Schüler, die die offizielle Speakers Corner zum friedlichen Meinungsstreit über die Situation in Polen und Militärparaden nutzten, sagte, man bemühe sich, um jeden zu kämpfen, zum Beispiel um Grabschänder, Skinheads und andere, aber in diesem Fall müsste die Trennung von eindeutig staatsfeindlichen Schülern erfolgen. Wenn die Freiheit der Presse, über alle gesellschaftlichen Bereiche zu berichten, durch die sogenannte Druckgenehmigungspraxis verhindert wird. Wenn junge Menschen, die sich anders kleiden als die Mehrheit der Bevölkerung, wie die Punks in Dresden, wegen unästhetischen Aussehens Ordnungsstrafen zahlen müssen oder physische Gewalt durch Polizisten erleiden müssen. Wenn Mitarbeiter der Kirche von unten in Weimar, wie zum Beispiel Jörg Wilker, für ihr Engagement zur Aufklärung über IWF und Weltbank psychisch unter Druck gesetzt und physisch misshandelt werden. Wenn Mitarbeitern kirchlicher und unabhängiger Gruppen, wie am 8. Oktober und 1. November in Berlin und zwischen dem 20. Oktober und dem 1. November in Leipzig geschehen, aufgrund ihres friedlichen Engagements und ihrer öffentlichen Meinungsbekundung zugeführt und Ermittlungsverfahren wegen krimineller Handlungen angedroht werden. Wenn Schriftsteller, wie am 1. November Johannes Bader, nach Lesungen, bei denen sie auch über gesellschaftliche Probleme informierten, polizeilich zugeführt und Manuskripte beschlagnahmt werden. Wenn wir das Gedenken an die Pogromnacht für uns annehmen, müssen wir unsere Verantwortung als Mensch wahrnehmen. Die Verantwortung für die Unverletzlichkeit der Menschenwürde. Die Verantwortung für die Freiheit der Menschen in unserem Land. Die Verantwortung für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Wir protestieren gegen neostalinistische Tendenzen in der Gesellschaftsstruktur der DDR. Wir protestieren gegen neonazistische Tendenzen im Denken und Handeln einiger Menschen dieses Landes. Wir fordern die Regierung der DDR auf, die Kriminalisierung und Ausgrenzung von Andersdenkenden, die die Würde des Einzelnen achten, zu beenden. Wir fordern einen öffentlichen Dialog aller gesellschaftlichen Kräfte, der Kritik und Selbstkritik einschließt, über alle Problemfelder dieses Landes. Initiative zur gesellschaftlichen Erneuerung der DDR, Leipzig, den 9. November 1988. Musik. finster, seinen deine Augen schöne. In der Finster, seinen deine Händler kleine. In der Finster, weit von mir mit stiller Ruh. In der Finster, welche zarte, beugsame bist du. Ein Porn in bleicher, bleicher. In der Finster seinen deine Finger weiche. In der Finster, wenn du klopfst, die Lorenz zu. In der Finster, welche zarte, beugsame bist du. Und kurz vor Ende der Sendung wieder ein paar Tipps und Termine. Am Donnerstag, den 1.12., gibt es in der Umweltbibliothek um 20 Uhr Prisoners Peace Day, Gedenktag für den gewaltlosen Widerstand, die Internationale der Kriegsdienstverweigerer. Am Sonntag, den 4.12., wird in der UB eine Ausstellung eröffnet, Kriebenoer Bilderbogen von Max Westphal Buchholz. Zur Eröffnung gibt es Musik und Tanzerei und das Ganze geht los um 19.30 Uhr. Zwei Tage später, am 6.12., also Dienstag, ebenfalls um 19.30 Uhr, trägt Götz Lindenberg Lieder auf dem Piano vor. Und am 13.12. zeigt die UB ein Video, Projekt Arthur von der Freiburger Medienwerkstatt. Ein in der BRD nicht ganz unumstrittenes Werk, das sich mit der Entstehung und Diskussion um militanten Widerstand befasst. Projekt Arthur ist eine Zusammenstellung von Aufnahmen der Endsechziger und Interviews mit damals Beteiligten. Projekt Arthur also am 13.12. um 19 und um 20.30 Uhr. Und die UB ist in der Kriebenoer Straße 16. Die anderen Tipps und Termine muss ich jetzt leider weglassen. Die Zeit rast uns davon. Das war's mal wieder mit Radio Glasnost. Redaktion und Aufnahmeleitung hatte Dieter Rulf. Michael Moon vor die Technik. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilona Marenbach. Aber ich sage noch, wer will, der kann sich am 26.12. wieder zuschalten. Dann gibt es die nächste Radio Glasnost-Sendung. Die letzte Stunde heute Abend bei Radio 100 steht im Zeichen des Jazz oder besser im Rhythmus des Jazz. Tschüss.